im Dezember 2009 bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, der von einem LKW überfahren wurde auf dem Weg von der Schule nach Hause. Wie alt ist dein Sohn geworden? Mein Sohn ist 13 geworden. Und ist von einem LKW überfahren worden? Der ist auf dem Schulweg, auf dem Nachhauseweg von einem LKW überfahren worden. Der hatte grün an der Radwegampel. Der Lastwagen hatte als Rechtsabbieger auch grün und hat ihn übersehen. Hat es eilig gehabt und ist über ihn drüber gefahren. Und war sofort tot? Ist noch an der Unfallstelle verstorben. Er ist zweimal überrollt worden. Der Lastwagenfahrer ist über ihn drüber gefahren. Dann hat man ihn angehalten, dann ist er ausgestiegen, hat die Bremse nicht angezogen, ist er nochmal drüber gerollt. Ja, übel, ne? Das ist... Ja, finde ich auch. Also ich glaube, wenn man das als Eltern, als Vater dann zum ersten Mal hört, gibt es überhaupt ein Wort, wie man sich da fühlt? Das kann man nicht beschreiben, wie man sich da fühlt. Das ist unerträglich. Wie habt ihr denn die schlimme Nachricht dann mitgeteilt bekommen? Also das ist eine komplizierte Geschichte. Ich war an dem Tag bei der Arbeit in einer Sitzung und bin nicht erreichbar gewesen. Meine Frau war arbeiten, meine zweite Tochter ist zu Hause gewesen. Es klingelt an der Haustür, Polizei und Rettungswagen und alles Mögliche steht vor der Haustür. Fragt nach den Eltern. Sie völlig verzweifelt versucht, ihre Eltern zu erreichen. Kann sie nicht erreichen, weil Handy aus. Wie alt war das Mädel da? Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 16. Ja. Ich habe noch eine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt 19. Dann hat man mich irgendwann in der Firma erreicht. Ich bin nach Hause und hier war die Bude voll Polizei und alles, was dazugehört. Und man hat mir dann mitgeteilt, dass mein Sohn tot ist seit Stunden. Hat man dir oder euch gleich genau gesagt, wie das alles passiert ist, auch mit dem zweimal drüberfahren? Das haben wir erst später über einen Anwalt erfahren, weil es natürlich da, man schon einen Anwalt nimmt und versucht, sich beraten zu lassen, was man machen kann oder was überhaupt Sache ist. Das haben wir erst später erfahren. Uns hat man zu dem Zeitpunkt nur mitgeteilt, dass unser Sohn mal in einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Wie hat die Familie, wie hast du, wir haben die anderen Kinder, wie hat deine Frau das aufgenommen? Ach, wie will man das aufnehmen? Unser Leben ist seitdem nicht mehr in Ordnung. Es ist nichts mehr so, wie es früher mal war. Und das nimmt man auf und ist dann das erste Jahr, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, was ich gemacht habe, wie ich weiter funktioniert habe oder wie ich gelebt habe. Konntet oder könnt ihr in der Familie über das Unglück sprechen? Ja, sehr gut. Von Anfang an? Ja, wir haben sehr gute, offene Kinder, Verhältnis zueinander oder sowas. Und das Sprechen ist das Einzige, was hilft. Was sollen wir machen? Ja. Sollen wir uns in der Ecke setzen und schweigen und uns anstarren oder sowas? Das hilft keinem. Also wir müssen darüber sprechen. Wir müssen das. Ich frage deshalb, ich kenne das Phänomen, wenn so etwas passiert ist in Familien, dass der Schock so groß ist, dass die Familie untereinander nicht mehr sprechen kann. Mhm. Das hatte ich auch schon mal hier in der Sendung, dass mir das jemand erzählt hat. Das ist so. Also das glaube ich schon, dass es das gibt oder sowas. Und dass viele Menschen das nicht können. Aber wir sind eine Familie, die spricht. Wir haben immer miteinander gesprochen, wir haben miteinander geteilt und wir sprechen auch darüber. Und das kann man natürlich verstehen, dass dein großer Herzenswunsch wäre, eine Stunde mit ihm nochmal zu verbringen. Ja, einfach um ihn nochmal in den Arm zu nehmen und sagen, dass alles gut war und dass wir ihn alle lieben und dass wir ihn vermissen. Mhm. Auch wenn man dann wüsste, dass er wieder geht, aber man könnte nochmal... Das wäre schon eine coole Sache, ne? Das ist ja ein kurioses Gedankenspiel. Selbst wenn er dann nach einer Stunde wieder gehen müsste, würdest du die eine Stunde gerne nehmen? Ja, aber auf jeden Fall. Die Stunde würde man doch, da würde ich alles für geben. Ich würde alles dafür geben, um diese eine Stunde zu haben, um ihn nochmal zu nehmen. Ich sitze abends zu Hause und denke mir, das haben wahrscheinlich alle Eltern, die Kinder verloren haben oder sowas. Wenn es jetzt klingeln würde und er nach Hause stehen würde... Ich würde ihn noch nicht mal fragen, wo er gewesen ist, die letzten 3 Jahre oder 2,5 Jahre. Ich würde ihm einfach sagen, gut, dass du da bist. Lass uns mal das Gedankenspiel weiterspielen. Mhm. Wenn das ginge eine Stunde, was würdest du mit ihm sprechen? Ich würde ihm sagen, dass er nichts falsch gemacht hat. Mhm. Dass er... Also du meinst bei dem Unfall oder generell? Bei dem Unfall nichts falsch gemacht hat, aber auch grundsätzlich in seinem Leben bisher nichts falsch gemacht hatte. Mhm. Dass er uns eine unglaublich reiche Zeit geschenkt hat. Der war, Lennart war sehr intelligent und feinfühlig und so so sensibel für Menschen und solche Sachen. Und dass er uns so bereichert hat mit seinem Dasein, mit seinem hier bei uns sein, dass mir das so viel gegeben hat und so viel bereichert hat. Ja. Herzensanliegen, ihm diese Wertschätzung diese Liebe nochmal auszudrücken. Und ihm zu sagen, wie sehr ich ihn geliebt habe und wie schön das war, dass er da war. Da gibt es zwei Mädels noch in der Familie und er war der Sohn. Hattest du das als Vater und Sohn dann noch eine besondere Beziehung zu ihm, kann man das sagen? Das weiß ich nicht. Wir haben eigentlich eine gute Beziehung zu unseren Kindern, also eine gut im besten Sinne. Und dass ich eine besondere Beziehung zu meinem Sohn hätte, weil es ein Junge ist, weil ich erst zwei Mädchen hatte, kann ich nicht behaupten. Mhm. Ich hätte auch als drittes Kind auch noch ein Mädchen genommen. Glaubst du, oder hast du darüber gesprochen, hätte deine Frau auch diesen Wunsch, ihn nochmal eine Stunde zu sehen? Ich glaube schon, dass sie den Wunsch stützen würde und dass sie da das auch hegt oder sowas. Aber ich glaube, dass das bei ihr anders ist. Wie also die Menschen trauern ja schon sehr unterschiedlich. Ja, ja. Ne? Mhm. Und, wie glaubst du, wie ist es bei deiner Frau? Ich glaube, dass sie das umbringen würde, diese eine Stunde. Das meinte ich gerade auch. Das könnte natürlich auch jemanden, könnte alle Wunden total aufreißen und einen noch mehr abstürzen lassen vielleicht danach. Das Wissen, dass man nur diese eine Stunde hat und dass man dann nochmal alles aufgeben muss und nochmal einen Abschied hat, der unwiederbringlich ist und dass man das nicht wiederholen kann. Ich glaube, das wäre für sie unerträglicher noch als für mich. Aber hast du recht, da ist jeder Mensch anders. Mhm. Du hast jetzt 3 Jahre, seid ihr schon dabei, Abschied zu nehmen. Mhm. Wie war das damals? Habt ihr ihn nochmal angeschaut? Aber auf jeden Fall. Ich habe mir das vorher nie vorstellen können, dass ich irgendwie mir einen toten Menschen angucke oder sowas. Aber der Bestatter hat uns damals gesagt, wir sollten das tun. Und ich habe das vorher auch noch nie gemacht. Hm. Aber es ist mein Sohn. Hm. Und ich glaube, dass es richtig war, ihn anzugucken und nochmal zu berühren und auch sicher zu sein. Ich glaube, dass grundsätzlich auch, dass es gut ist. Ich war in diesem Fall nur etwas unsicher, weil ich mir vorstelle, dass er sehr schwer verletzt war. Und er war sehr schwer verletzt. Natürlich ist er zum Tode geführt, aber er war nicht an Körperstellen verletzt, also nicht im Gesicht oder am Kopf oder so. Man konnte ihn sehen und das Gesicht und der Oberkörper war in Ordnung. Mhm. Und er hatte eine Verletzung an der Hand, die sichtbar war. Mhm. Und sonst weitere Verletzungen konnten wir so nicht sehen, wollte ich aber auch zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, natürlich. Hat die ganze Familie ihn nochmal gesehen? Ja, die ganze Familie ist hingegangen, die Freunde, Verwandtschaft zum Teil, weil er schon ein Kind war, was sehr integriert war, integriert war, sehr geliebt, anerkannt war, auch so von der Umgebung. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Hm. Du sagst, das erste Jahr weißt du gar nicht mehr, was da war. Nö. Wie hat sich jetzt deine Trauer in den letzten 2 Jahren verändert? Trauer verändert sich ja ständig. Ja, klar. Die erste Zeit bist du betäubt und verzweifelt, hoffnungslos. Wie verändert sich Trauer? Es ist etwas, was ständig bei mir ist. Das hört nie wieder auf. Alles, was man sonst an Mist macht, Auto kaputt fahren, Haus abbrennen oder sonst irgendwas, das kannst du reparieren oder das geht vorbei oder das lässt sich irgendwie lösen. Das ist etwas, was nie aufhört. Mhm. Ne? Wenn ein Mensch gestorben ist, ein Sohn, wenn sowas Schlimmes passiert, Frau, das hört nie auf. Das hört nie auf. Wie gehst du damit um? Das verändert sich dahingehend, das ist jeden Tag präsent. Wir haben es in der Familie jeden Tag. Mhm. Du denkst jeden Tag an ihn. Aber es ist nicht mehr so, das ist ganz schwer, wie soll ich das sagen, es wird nicht, ich kann das nicht beschreiben, es wird nicht besser, man ist immer noch verzweifelt, aber es wird anders. Vielleicht kann man sagen, dass die Trauer etwas stiller wird. Stiller, ja, man trägt sie nicht mehr so vor sich her, man sieht einem selber das nicht mehr so an, man gönnt sich zwischendurch diese kleinen Fluchten, dass man auch mal wieder an irgendwas Freude haben kann oder irgendwo rausgeht und Spaß haben kann. Wie ist das? Wie lange hat es gedauert, bis ihr wieder mal lachen konntet in der Familie? Das ging bei uns relativ schnell. Ja? Ich weiß nicht, wie lange andere Menschen dafür brauchen, aber da wir relativ, also sehr offen wirklich damit umgegangen sind, auch untereinander, konnten wir auch über bestimmte Dinge, die Lennart die er angestellt hat. Oder ja, die er angestellt hat oder die Ansprüche, die er gebracht hat, konnten wir relativ schnell darüber schmunzeln. Aber am Anfang hat man ein schlechtes Gewissen dabei, weil man dann sich unterhält und einen Witz macht über Lennart oder mit ihm und dann hat man ein schlechtes Gewissen, dass man jetzt darüber lacht und er ist nicht bei uns. Das wird anders. Gibt es solche Gefühle, dass nach einer gewissen Zeit du vielleicht gar kein gutes Gewissen hast, ich sag mal ein Beispiel, in Urlaub zu fahren, weil du denkst, ich kann das gar nicht mir jetzt sowas Gutes tun, wo so ein Unglück passiert ist. Gibt es das? Ja, wir waren nicht in Urlaub seitdem. Seitdem nicht mehr? Nein, das ist, wir waren mit unseren Kindern immer am Meer in Holland, Ferienhäuser, und haben das sehr, sehr genossen und die Kinder haben das sehr genossen und das ist für uns eine unerträgliche Situation, ne? Und wir waren seitdem tageweise weg, ne? Mal 3 Tage hier, 5 Tage da oder sowas, aber nicht wirklich im Urlaub. Das ist ja auch so, dass du, ich bin mit meiner Frau alleine, wir sind uns mit 3 Kindern losgefahren. Die Situation untereinander ist ja auch irgendwie völlig durcheinander, ne? Also Mann und Frau. Das ist ja, hat das euch mehr zusammengeschweißt, deine Frau und dich? Naja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist mehr zusammengeschweißt, will ich nicht sagen, aber verändert. Und die Beziehung untereinander, also da ist noch ein Prozess, den ich noch nicht zu Ende habe. Oder wo ich noch nicht weiß, dass es zu Ende ist. Also alle wir, die wir so etwas nicht erlebt haben, haben, glaube ich, eine Ahnung von dem, was ihr mitgemacht habt und was ihr immer noch mitmacht. Ich habe gerade so gedacht, ob ich mir das an deiner Stelle auch wünschen würde. Du sagst deiner Mutter, deiner Frau, da wäre das wahrscheinlich nicht so bei deiner Frau. Ich glaube nicht, dass es ihr helfen würde. Ich würde es sich wünschen, aber es würde ihr nichts. Ich glaube, ich wäre da mehr so bei dir. Ich glaube, ich würde mir das auch wünschen. Ja. Ich halte das für einen faszinierenden Gedanken. Ihn noch einmal in den Arm nehmen und einmal sagen, dass ich ihn liebe. Vielleicht könnte ich dann auch besser loslassen oder ihn noch vielleicht besser gehen lassen. Rudi, es tut mir und allen Menschen, die jetzt zugehört haben, das weiß ich, wahnsinnig leid, was geschehen ist. Ich danke dir für deine offenen Worte und für das Vertrauen, das du angerufen hast. Alles klar. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft, viel, viel Kraft und alles, alles Gute weiterhin. Danke dir. Auf Wiederhören, Rudi. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Domian sendet heute nicht live. Es wird eine Wiederholung ausgestrahlt. Daher können wir heute ausnahmsweise keine Anrufe und Mails entgegennehmen. Hier ist Silvia, 51. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Domia. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also nach so einer harten Geschichte. Genau. Genau, aber jetzt lass uns mal über dich sprechen. Die Sendung heißt ja, ich trage eine große Verantwortung. Also trägst auch du eine große Verantwortung. Welche? Ja, das geht sich darum, um den Vater meiner Tochter, wo ich mich vor 20 Jahren von getrennt habe. Meine Tochter ist 20 und der liegt jetzt wohl im Sterben, hat wohl Leberkrebs und Lungenkrebs. Ich habe aber keine gute Zeit auch mit ihm durchgemacht. Wie lange warst du damals mit ihm zusammen gewesen? Wie lange war ich? Über 10 Jahre. Ach so, doch so lange. Ja, mit Zwang. Also er hat sehr viel, er hat mich vergewaltigt, er hat mich geschlagen, er hat mich gedemütigt, er hat mich mit Pistole bedroht und all solche Sachen. Und am Ende dieser Zeit kam euer Kind? Richtig. Ja. Was er aber auch nicht haben wollte, wo er mich zu zwingen wollte, abzutreiben. Du hast dich dann von ihm getrennt? Ich habe dann geschafft, als meine Tochter zur Welt kam, an dem Tag habe ich mich getrennt von ihm. Und hat er dich dann in Ruhe gelassen danach? Nein, danach, nach 6 oder 7 Jahren habe ich geheiratet und dann hat er circa 6 Jahre später, denn ich weiß nicht, was er erzählt hat damals, die Familie meines Mannes. Mein Mann hat sich denn von mir abgesondert und die Ehe ist auch dann kaputt gegangen. Wie? Diese alte Beziehung, dieser, der so viel mit dir gemacht hat, der hat nach 6 Jahren, als du dann neu heiraten wolltest, so schlecht über dich gesprochen und dass dein neuer Mann sich von dir wieder getrennt hat?